Ich will in dieser Inszenierung aber die andere Seite zeigen. Der Werdegang Winnetous, vom Rebellen zum großen Häuptling. Klicki Petra mal stärker die Figur zu zeigen. Sagt Rochus Millauer, Regisseur der Karl-May-Festspiele im niederösterreichischen Gföhl. Die Faszination an Karl May und seinen berühmten Figuren Winnetou und Old Shatterhand ist ungebrochen. Deutsche Festspielbühnen, wie etwa in Elspe oder Bad Segeberg, verzeichnen stetig wachsende Zuschauerrekorde. Und in Kroatien, liebe Hörer, ja, da beginnen gerade die Vorbereitungen für die Dreharbeiten zu neuen Winnetou-Filmen, die 2016 zu Weihnachten im Fernsehen gezeigt werden sollen. Aber auch bei uns in Österreich, da kommen Karl-May-Fans auf ihre Kosten. Gleich zwei Festspielbühnen in Niederösterreich setzen die Werke Karl Mays in Szene. Auf den Spuren von Winnetou, Karl May und Co., so heißt es jetzt auf ERF Plus Österreich. Wir schauen zu den heimischen Festspielbühnen und wir befassen uns ein wenig mit dem Leben und Werk von Karl May. Ihr Begleiter am Mikrofon durch dieses abenteuerliche Magazin ist Björn Korf. Herzlich willkommen. Südlich von Wien befindet sich der kleine Ort Winzendorf. In einem ehemaligen Steinbruch werden hier seit einigen Jahren Karl-May-Stücke inszeniert. Dazu der Intendant Martin Exel. Die Karl-May-Spiele haben hier begonnen 1994. Da war ich auch dabei in diesem ersten Jahr und habe selber noch gespielt. Und dann ist es halt 10 Jahre ohne mich gegangen und das weiß ich auch okay. Und irgendwann im Jahr 2004 bin ich dann aufgekreuzt und habe das Ganze dann aufgekauft. Und seit 3 Jahren veranstalte ich selbst. Das ist die 4. Saison. Und ja, wir haben alles umgebaut, alles erneuert, ist zeitgerechter gemacht. Und dem Publikum dürfte es gefallen. Wir haben laufend mehr Publikum. Und dieses Jahr sind wir, glaube ich, in Wien, Niederösterreich schon ziemlich die größte Bühne. Und darüber freuen wir uns sehr. Seit seiner Kindheit ist Intendant Martin Exel ein Fan von Winnetou. Er erinnert sich. Mir haben die Filme gefallen. Ich habe das als Kind mit meiner Großmutter gesehen. An den Sonntagnachmittagen ist Winnetou gelaufen im ORF-Fernsehen. Und ja, Cowboy und Indianer spielen hat einfach was Schönes. Und in Gföhl, wo 1988 das erste Mal Karl-May-Spiele stattgefunden haben, da bin ich irgendwie hineingeschlittert und habe mitgemacht und seitdem ist die Faszination ungebrochen. Dieses Jahr steht in Winzendorf das Stück Im Tal des Todes auf dem Programm. Intendant Martin Exel verrät, was in dieser Saison auf das Publikum wartet. Viel Action im zweiten Teil. Der erste Teil ist die Handlung vom bösen Major Kingsley, der mit dem Kompagnon das Gold versteckt und den Kompagnon dafür natürlich auch dann umlegt. Und im zweiten Teil ist dann Action, Action, Action. Es wird viel geritten, viel geschossen, viel Pyrotechnik, gute Stunts. Wir haben sehr gute Stuntreiter und überhaupt gute Stuntleute. Und da geht es dann richtig zur Sache, bis bei der Schlussexplosion natürlich dann der Bösewicht stirbt und alles ist wieder gut. Tja, da bleibt jetzt nur noch die Frage zu klären, wie man zur Winzendorfer Bühne findet, wenn man aus Wien anreist. Das ist ganz leicht, man fährt über die Südautobahn, die A2 und fährt ab bei Wiener Neustadt West, das ist Kilometer 43 von Wien aus. Und dann sind es noch 7 Kilometer mit dem Auto Richtung Hohe Wand, das ist Winzendorf nach Weikersdorf. Und da ist eine riesengroße Felswand, ein ehemaliger Steinbruch und das ist es dann. Man kann es beinahe von der Autobahn schon sehen. Die Premiere war bis auf wenige Plätze ausverkauft. Dem Publikum hat die Premiere gefallen. Beim Schlussapplaus gab es Standing Ovations. Sehr gut war sie, super. Fantastisch, einmalig. Ja, bei mir im Mikrofon ist jetzt Sascha M. Riley, der Winnetou-Darsteller von Winzendorf. Du spielst, glaube ich, heuer schon zum 3. Mal den Winnetou, aber in den Jahren zuvor warst du natürlich auch schon in anderen Rollen zu sehen gewesen. Wie war da so dein Einstieg in die Karl-May-Szene? Wie war da so dein Werdegang? Naja, der Einstieg an sich, angefangen habe ich ja 2002 als Statist. Das war ja eigentlich eine ziemlich lustige Saison, Spielzeit da jedes Mal. Wie gesagt, als Statist habe ich da angefangen und dann kam einmal der Wechsel von der Produktion, da kam der Rochus Millauer unter anderem und der hat wahrscheinlich irgendwie ein verstecktes Talent gesehen und er hat mich dann gefragt, ja Sascha, willst du da mal mehr machen? Habe ich gesagt, ja natürlich, gerne, ich komme auch mit dem Pferd und ah, du kannst reiten? Sag ich, ja, du kannst reiten. Ja, dann bin ich mit dem Pferd gekommen und habe dann eben meine Indianerrollen und bösen Indianerrollen da gespielt. Dann kam es wieder zu einem Wechsel, wo dann der jetzige Intendant und Bühnenbesitzer, der Martin Exel, das Ganze übernommen hat. Und da war eben das erste Jahr noch mit dem Alex DiCapri, mit dem Musical-Darsteller, ein ziemlich großer sogar. Und dann ging das Jahr, das war 2012, dann ging das vorüber. Und dann sagten sie, naja, wir brauchen einen neuen Winnetou und ich sollte zum Casting kommen. Und das war es dann mehr oder weniger. Ich bin dann zum Casting gekommen und habe dann, ich denke mal, überzeugend gewirkt. Und das war es dann, seitdem bin ich Winnetou. Ja, du spielst einen sehr edlen Winnetou, eigentlich so, wie man sich Winnetou wünscht oder vorstellt. Bist selbst auch noch ein sehr junger Schauspieler. Auf den anderen Karl-May-Bühnen, da sind ältere Kollegen zu sehen, sage ich jetzt einmal. Wobei Winnetou ja eigentlich ja auch eine eher jüngere Figur ist, von daher passt du da eher besser rein. Wie bereitest du dich auf die Rolle vor? Es ist schon so, obwohl ich jetzt den Winnetou zum dritten Mal spiele, so Vorbereitung ist für mich das A und O. Ich kenne die ganzen Bücher an sich, okay, das ist ein eigenes Thema, die Filme kenne ich natürlich in- und auswendig, beziehungsweise die ganzen Stücke, die in Österreich gespielt wurden. Und man sieht sich halt die ganzen DVDs, die auf den Bühnen gespielt wurden, schaut man sich mal an. Man schaut die ganzen Filme, schaut man sich an und natürlich das Textbuch, das man dann bekommt. Man verinnerlicht das Ganze mal, man sieht sich das Textbuch an und die Filme und natürlich den Film Tal des Todes. Man setzt sich damit auseinander. Schaut auch nicht nur Karl-May-Filme, sondern auch andere Indianer-Filme, zum Beispiel Der letzte Mohikaner im Tal des, der mit dem Wolf tanzt. Also von A bis Z gibt es da sehr viele Filme, die man sich da anschauen kann, um natürlich die Rolle eines Indianers wirklich zu verkörpern und verinnerlicht zu haben, dass man jetzt nicht auf die Bühne geht und man spielt jetzt einen Indianer, einen Apachen, sondern man lebt den einfach auf der Bühne. Das heißt, du gehörst auch noch zu der Generation, die tatsächlich noch die alten Pierre Brice-Filme geschaut hat. Hat dich Pierre Brice irgendwie beeinflusst? Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Das war zu meinem fünften Lebensjahr, hat so angefangen, da kam ein Vater mal zu mir und hat mir die ganzen DVDs und Filme, also damals noch VHS-Kassetten, gezeigt und ich konnte mit dem eigentlich nichts anfangen, weil meine ganzen Freunde haben mit Matchbox-Autos und die ganzen Spielzeugautos und Playmobil herumgespielt und mein Vater kam mit den VHS-Kassetten und ich konnte mit dem anfangs eigentlich nichts anfangen, bis ich dann weitere Teile gesehen habe und irgendwann mal fiel mir dann auch der Winnetou auf im Film und ich war eigentlich mehr oder weniger begeistert, also nicht mehr oder weniger, sondern wirklich begeistert von diesem Winnetou, der mich einfach da in eine Welt gerissen hat und seit dem fünften Lebensjahr bin ich da einfach in einem Fieber, kann man schon sagen, dass ich eigentlich nicht mehr abschalten möchte, weil es band einen in eine Welt, wo ich jetzt sagen kann, Pierre Brice hat es geschafft, Menschen zu verzaubern und in eine Welt zu reißen, in der man eigentlich gerne leben würde. Und deswegen kann ich nur sagen, nach dem Tod jetzt von Pierre Brice, was mich natürlich extrem getroffen hat, ist es heuer ein großes Anliegen, diese Rolle zu spielen, weil ich für mich beschlossen habe, ich spiele Winnetou nicht mehr, sondern weil ich Pierre Brice eben auch persönlich kannte, möchte ich diese Rolle auf der Bühne leben. Ja, und vor allem sieht man sehr viel Action, sehr viel Kampfszenen auch auf der Bühne. Das heißt, das verlangt gerade von dir als Hauptdarsteller einiges ab. Wie bereitest du dich da darauf vor? Wie hältst du dich fit? Es ist so, man hatte die ganzen Proben und im Textbuch steht schon mal drin, was für Sequenzen und Kampfsequenzen auf uns zukommen. Und da fängt man dann auch schon mal an zu denken und man setzt sich mit den Leuten zusammen, mit die das dann choreografieren werden und eben auch mit dem Regisseur setzt man sich in Verbindung, wie das Ganze dann aussehen soll, wie viel wir machen oder von der Sicherheit her, wie weit wir gehen können, damit es trotzdem noch spektakulär ist für das Publikum und uns dabei natürlich so wenig wie möglich passiert. Vorbereiten auf das Ganze, das ist natürlich ein Aufwärmen, das man jetzt vor der Vorstellung oder vor den Kämpfen braucht. Das körperliche Aufwärmen, sage ich mal, ist sowieso vor der Vorstellung wichtig. Und das was für mich wichtiger ist, dass wirklich alles klar und ohne Gefahr runterrennt, ist dieses psychische Vorbereiten vor dem Kampf oder vor den Sequenzen, wo ich da vom Pferd runtergerissen werde, was nicht im Trab oder im Schritt, sondern doch im Galopp ist, also Action. Ist es wirklich eine psychische Vorbereitung, dass man jeden Griff und jeden Schritt, den man da macht, auch mit dem Pferd verbunden, sich wirklich ganz genau durchdenkt. Ja, das führt direkt zu meiner nächsten Frage, die Pferde. Wie arbeitet man mit den Pferden? Oft kommt so die Frage vielleicht von den Zuschauern, ja, ist das nicht schädlich für die Tiere, wenn da geschossen wird auf der Bühne? Wie wird da mit den Pferden gearbeitet? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist so, die Pferde kommen mal auf die Bühne, das Ganze passiert während den Proben, während den ersten Probentagen. Und dann werden die Pferde auf jeden Fall mal, die müssen sich natürlich eingewöhnen. Die haben 2 bis 3 Tage auf der Bühne, wo sie mal nichts tun, sondern einfach nur die Umgebung wahrnehmen können, sich ein bisschen genießen, entspannen. Und dann werden sie mal ein bisschen zur Brust genommen. Dann reitet man mit ihnen auf der Bühne, dann kommt es zu den ersten Proben, wo die Pferde mit eingebunden werden. Und dann, wenn es doch etwas ernster wird, wenn wir sagen, okay, wir machen Durchläufe, wo jetzt geschossen wird, gibt es vorher intensive Schussproben, wo die Pferde darauf trainiert werden, dass sie keine Angst haben vor den Schüssen. Beziehungsweise gibt es ja eigentlich nur Pferde, die das gewohnt sind. Die gehen im Film, die gehen in Shows, die machen eigentlich nichts anderes außer Shows und sie kennen diese Schüsse. Trotz all dem gibt es natürlich eigene Schussproben, wo sich das Pferd wirklich darauf gewöhnt bei den ganzen. Und wir gehen erst in die Proben über, wenn wir hundertprozentig wissen, dass das Pferd die Schüsse kennt, sich nicht mehr schreckt und sich nicht mehr reinsteigert, dass es auch eine psychische Belastung ist für die Pferde, ist natürlich nachvollziehbar für einen normalen Pferdebesitzer, der jetzt ein normales Pferd zu Hause stehen hat im Stall. Aber das sind natürlich trainierte Pferde, die für Shows geeignet sind. Ja, gespielt wird heuer das Stück Im Tal des Todes, du hast es vorhin erwähnt. Und neben mir sitzt jetzt die Samantha Zen, die ihre erste große Sprecherrolle hatte in diesem Stück, die Rolle der Weißen Taube. Vielleicht kannst du kurz vorher ein bisschen allgemein erzählen, so worum geht es in diesem Stück? Also, im Stück geht es um das Tal des Todes und natürlich Winnetou und Old Shatterhand, die dort wieder Abenteuer erleben. Es geht darum, dass der Verdacht besteht, dass die Bleichgesichter einen Indianer getötet haben, was das Friedensabkommen in diesem Tal eben gefährdet. Und deswegen herrscht ein Krieg zwischen den Bleichgesichtern und den Indianern. Und ja, die Weiße Taube, meine Rolle, steht natürlich zwischen den Stühlen, weil sie einerseits natürlich die Anführerin ihres Volkes ist, die versucht, natürlich ihrem Volk gerecht zu werden, aber andererseits die Liebesbeziehung zu Winnetou nicht ermöglicht, dass sie komplett hinter ihrem Volk stehen kann. Und somit versuchen nun Winnetou, Old Shatterhand und ich auch, dieses ganze Geheimnis aufzulösen und nachher dann doch den Bösewicht zu stellen und alles wieder zum Guten zu wenden. Was fasziniert dich denn selber so am Open-Air-Theater? Also ich finde es sehr spannend, dass man nie weiß, wie das Wetter sein wird. Man muss, egal ob es regnet, ob es die Sonne scheint, man muss immer spielen und sich darauf einstellen. Und ich finde, dass gerade gegen Abend sehr die Stimmung beeinflusst wird durch zum Beispiel Sonnenuntergänge oder eben wenn es dämmert und dann die letzte Szene ist, dass es einfach ein ganz eigenes Flair kreiert. Und bei uns natürlich der Vorteil ist, dass trotz Regen die Zuschauer trocken bleiben können. Und deswegen finde ich Open-Air-Theater sehr spannend und es hat was ganz Eigenes. Die Begeisterung für Karl May und seine Figuren zieht sich durch Generationen hindurch. Ab 1892 veröffentlicht Karl May seine weltbekannt gewordenen Reise- und Abenteuererzählungen. Viele davon sind im vorderen Orient und im wilden Westen Amerikas angesiedelt. Seine eigene Lebensgeschichte ist aber auch sehr abenteuerlich. Karl Friedrich May wurde am 25. Februar 1842 in der erzgebirgischen Kleinstadt Ernsthal in Sachsen geboren. Er war armer Leute Kind. Der Karl-May-Biograf Rainer Buck, Autor des Buches Karl May, der Winnetou-Autor und der christliche Glaube, weiß, wie seine Kindheit aussah. Herr Buck, wie sah denn Karl Mays Kindheit aus? Er ist wirklich in ärmlichste Verhältnisse hineingeboren. Die Familie May hatte 14 Kinder, wovon nur 5 Karl May selber und 4 Schwestern das Erwachsenenalter erreicht haben. Selbst soll er erblindet worden sein infolge einer Mangelkrankheit, die ersten 4 Jahre seines Lebens de facto in Dunkelheit verbracht haben. Und er schildert in seiner Selbstbiografie Mein Leben und Streben eben ein Leben, das wirklich pure Armut war damals. Die Familie hat ein Einkommen weit unter dem eigentlichen Existenzminimum. Die Kinder mussten schon mit 5 Jahren arbeiten am Webstuhl. Es war eben die Umbruchzeit. Es gab noch keine industriellen Arbeitsplätze. aber gleichzeitig standen die Heimweber, die damals die Heimatstadt von Karl May geprägt haben, standen eben, verloren teilweise schon den Kampf gegen die Industrialisierung, die in anderen Ländern früher eingesetzt hatte. Es war wahrscheinlich so, dass der Vater von Karl May, Heinrich May, seine eigenen Träume und seine eigenen Vorstellungen von einem besseren Leben auf Karl projiziert hat. Und das, das Ganze hat dann natürlich auch eine eigene verhängnisvolle Entwicklung für Karl May eingeläutet. Zu seiner Mutter hatte er eine etwas problematische Beziehung. Er redet zwar in seiner Selbstbiografie nur positiv über seine Mutter, aber er hatte eigentlich eine sehr distanzierte Beziehung. Es lag daran, dass die Mutter eine Hebammenausbildung machte in Dresden, um eben auch die wirtschaftliche Situation der Familie verbessern zu können. Das hat auch gefruchtet, aber es hat eben auch dazu geführt, dass die Mutter weg war, während Karl May eben in seiner Kindheit vielleicht auf eine Mutter angewiesen wäre. Seine Bezugsperson war dann vor allem die Großmutter. Er schreibt seiner Großmutter einen großen Teil an seinem literarischen Werden zu, dass sie ihn in seiner Kindheit mit Märchen gefüttert hat. Karl May wurde schließlich Lehrer und irgendwann lief das nicht mehr so, wie er sich das vorgestellt hatte. Er flog aus der Stellung und wurde als junger Mann schon kriminell. Wie kam es denn dazu? Das ist eigentlich eine Verkettung unglücklicher Umstände, kann man nur sagen. Also Karl May hat in seinem ganzen Leben vielleicht einen wirtschaftlichen Schaden schuldhaft von 100 Talern angerichtet und er saß dafür insgesamt 8 Jahre im Gefängnis. Dass es so weit kommen konnte, lag vermutlich daran, dass er immer ein Stück weit die Außenseiterrolle einnahm, dass er eben in seiner Welt lebte und dass so aus Mücken tatsächlich Elefanten gemacht wurden. Man diskutiert noch, inwieweit überhaupt die Tat, die dann dazu führte, dass er den Lehrerberuf nicht mehr ausführen konnte, tatsächlich beabsichtigt und kriminell war. Er hat eine Taschenuhr eines Mitbewohners, eines Zimmergenossen, widerrechtlich benutzt und hier geht eben Aussage gegen Aussage. Aber alles, was schief gehen konnte, ging schief und sprach gegen ihn. Man hat ihm nicht geglaubt und dann wurde ihm quasi diese mühevoll erhungerte Lehrerausbildung, die war praktisch von einem Tag auf den anderen passé, indem man ihn für unwürdig erklärt hat, weiterhin Lehrer zu sein. Und damit fiel natürlich die wirtschaftliche Grundlage für sein Leben weg und so sind manche andere Betrügereien, Tricksereien einfach auf pure Not zurückzuführen. Karl May hat im Zuchthaus gesessen, das waren damals ganz grausame Bedingungen und trotzdem hat ihn diese Zeit aber auch auf eine andere Lebensschiene gesetzt. Was hat ihn da beeinflusst? Ja, hier war es tatsächlich die Musik, über die er einen Zugang wieder gefunden hat aus seiner schwierigen Situation. Und zwar hat ihn ein katholischer Katechet angesprochen, der wusste um die musikalische Ausbildung, dass Karl May Orgel spielen konnte. Und der hat ihn dafür gewonnen, die Gottesdienste auf der Orgel zu begleiten. Und das hat Karl May sein ganzes Leben lang nicht vergessen und auch in seiner Biografie darüber geschrieben. Das hat ihn praktisch zurückgeholt, das hat ihn, kann man sagen, gerettet, das hat ihm auch wieder positive Ziele für sein Leben gegeben. Karl May war eigentlich sein Leben lang religiös interessiert, an biblischen Geschichten interessiert und er hatte selbst literarische Pläne schon zu dieser Zeit im Gefängnis und da ist das, was er aufgenommen hat in den Gottesdiensten, das ist da schon eingeflossen, hat ihn schon beeinflusst. Karl May wurde schlussendlich zum meistgelesenen deutschen Schriftsteller. Er besaß einen unglaublichen Einfallsreichtum. Alle waren begeistert von ihm. Er war in seiner Zeit so etwas wie ein Popstar, wenn man das so sagen kann. War die Zeit damals einfach reif für ihn? Ja, es ist richtig. Karl May war auf der Höhe seines Ruhms sicher eine Art Popstar. Aber es hat doch einige Jahre auch gedauert, bis er seine Handschrift gefunden hat. Und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass er eben selbst eine Welt benötigt hat, in die er hineinfliehen konnte vor dem Alltag. Und deshalb ist so eine Welt daraus geworden, die dann auch auf Leser so unheimlich faszinierend war. Karl May hat sich seine eigene Zuflucht geschaffen und das hat dann eben auch zur Seele des Lesers gesprochen. Man darf ja nicht vergessen, dass Karl May nicht plötzlich das Angebot hatte, nun seine gesammelten Werke Band 1 bis 74 zu schreiben, sondern zunächst einmal musste er sich ja einen Namen machen und das klappte damals vor allem durch kurze Erzählungen, durch Heimaterzählungen, durch Geschichten, die damals von Zeitschriften aufgenommen und abgedruckt waren, also zunächst einmal die eher kürzere Form. Und da war Karl May zwar origineller als viele andere vergleichbare Schriftsteller, aber es hat einige Jahre gedauert, bis er wirklich den Raum hatte, um dann wirklich so fabulieren zu können, wie es ihm lag und so, wie wir ihn heute auch mögen. Er ist ja nie an den Orten gewesen, die er so farbig beschreiben konnte. Wie war es möglich, dass er diese Welten so präzise genau beschreiben konnte? Karl May hat natürlich Bücher gelesen von Reisenden, die damals diese Orte bereist und beschrieben hatten, Gerstegger, Möllhausen, gibt auch amerikanische Autoren wie Catlin. Und da hat er natürlich die geografischen, die ethnografischen Hintergründe entnommen. Aber die Kunst, die er fertiggebracht hat, war tatsächlich aus diesen angelesenen Wissen dann lebendige Erzählungen zu machen. Es ist teilweise ja tatsächlich so, dass man die Karl-May-Bücher für wesentlich authentischer hält als zum Beispiel Cooper. Und das ist schon eine eigene Meisterschaft. Aber es ist natürlich auch so, dass wir Leser ja diese Welten oft auch nicht aus erster Hand kennen. Und Karl-May war ein literarischer Verführer, der einem wirklich alles verkaufen konnte. Bescheidenheit konnte man Karl May aber nicht nachsagen. Er hat ja sogar behauptet, all diese Abenteuer selbst erlebt zu haben. Hat man ihm das abgenommen? Lustigerweise hat man ihm das tatsächlich zeitweise zumindest abgenommen. Und das war das Fatale für ihn, denn dadurch hat er eben diese Legenden immer weiter gesponnen. Angefangen hat es ja eigentlich ganz harmlos, dass er damals für den Deutschen Hausschatz Reiseerzählungen schrieb und dann ab und zu eben daran verhindert war, ein Manuskript rechtzeitig abzugeben. Und dann hat die Redaktion eben geflunkert und gesagt, der Autor ist auf Reisen, deshalb folgt die nächste Fortsetzung etwas später. Und aus diesen eigentlich harmlosen Anfängen ist dann diese Old Shatterhand-Legende geworden. Karl May hat sich eben voll und ganz mit seinem Ich-Erzähler der Reiseerzählung identifiziert. Und als er gemerkt hat, dass die Leute eigentlich willens waren, ihm diese Stories abzunehmen, da hat er immer weiter gesponnen und das hat dann fast groteske Züge angenommen. Wenn ich Beschreibungen von Old Shatterhand lese oder auch von anderen Helden, dann kann ich eben genau ersehen, wie Karl May gerne gewesen wäre. Er hat sicher gewusst, dass es reale Leben anders ist. Er ist damit auch literarisch umgegangen, aber in den Old Shatterhand, der dann zu allen großartigen Eigenschaften, die er hat, auch noch besonders bescheiden war oder besonders bescheiden sein wollte. Das ist eben Karl May, wie er gerne gewesen wäre. Das Bild des Indianers ist ja im deutschsprachigen Raum stark durch Winnetou geprägt. Der war so gut, so edel und so rein, dass man sich fragt, wie der Wilde Westen ohne ihn auskommen konnte. Warum schuf er sich denn einen so vollkommenen Partner? Ich denke, dass Winnetou einfach auch ein idealer Freund für ihn gewesen wäre. Die Figur Winnetou hat mehrere Entwicklungen durchlaufen und ich denke eigentlich, der ideale Partner für Karl May war gar nicht dieser Winnetou, sondern eher Hadschi Halef Omar. Karl May belehrte gern seine Freunde, er stand gerne knapp über ihnen und Winnetou, der war eigentlich fast schon zu edel, um einen idealen Freund für Karl May abzugeben. Aber er hat natürlich erkannt, dass sehr viele Leser auch Winnetou schätzten, sich Winnetou als Vorbild nahmen. Und im Grunde hat er anhand von Winnetou eher seine seriös-pädagogischen Programmpunkte umgesetzt. Also er hat in seinem letzten Roman hat er Winnetou ja geradezu zu einer messianischen Figur stilisiert, hat ihm auch philosophisches Wissen angedichtet. Und dadurch ist Winnetou ja faszinierend, ein Begleiter seines ganzen Lebens, aber ja eigentlich auch ein Mythos, der kaum zu ergründen ist. Hat Karl May denn Freunde gehabt im wahren Leben? Karl May hatte Freundschaften, vor allem ab den 90er Jahren, als er in Radebeul ein bürgerliches Leben geführt hatte, Mitglied einer Kirchengemeinde war, für die er auch ein Kirchenfenster gespendet hat. Er war mit dem Fabrikanten Richard Blöhn, einem Halbjuden, befreundet. Er hatte einen Künstlerfreund wie Sascha Schneider, der später Titelbilder für seine Bücher gestaltet hat. Aber er hatte nicht viele Freunde und auch nicht Freunde, mit denen er zum Beispiel einen Austausch, wie er vielleicht unter Schriftstellern üblich ist, pflegen konnte. Er war in dieser Richtung doch immer auch ein Eigenbrötler, sonst hätte er womöglich in seinem letzten Lebensjahrzehnt es einfacher gehabt. Er war durchaus zugänglich, aber auf der anderen Seite eben auch isoliert. Sie haben vorhin den Begriff Popstar gebraucht und das ist das Problem, dass man natürlich einem Star gegenüber auch nicht sich natürlich gegenüber verhält. Seine Leser haben ihn natürlich mehr angehimmelt, mehr verehrt und das ist ja eine besondere Form von Freundschaft. Diese Freundschaft prägt einen anders als Freunde, die einen auch einmal korrigieren, die auch mal den Mut haben, einem einen guten Tipp zu geben, einen zu bremsen. Und solche Freunde hätte Karl May durchaus ein paar mehr gebraucht. Man hat Karl May ja einiges nachgesagt, so auch, dass er am Sittenverfall einer ganzen Generation schuldig sei. Viele seiner Werke seien Schundromane, hat man gesagt. Wie sah er das denn selbst? Dazu muss man sagen, dass Karl May einige Zeit in den 80er Jahren tatsächlich Schundromane, Kolportageromane geschrieben hat für einen Verleger in Dresden. Es war eigentlich noch die Zeit, bevor die gesammelten Reiseerzählungen richtig populär wurden. Es waren allerdings keine Romane, wo man aus heutiger Sicht sagen würde, dass sie wirklich unsittlich waren. Aber es gab damals einen Kampf gegen Schundliteratur, es gab Diskussionen. Und da war Karl May, der eigentlich mit seinen Büchern genau diese Schundliteratur überwinden wollte, plötzlich die Zielscheibe von Angriffen. Er hat dann selber auch behauptet, und es ist dann im Ende unwidersprochen geblieben, dass es Bücher von ihm gab, die verfälscht und verfremdet wurden, wo man noch Dinge eingebaut hat, um sie reißerischer zu machen. Und dadurch geriet er dann sozusagen in den Verdacht, Schundliteratur zu betreiben. Natürlich haben ohnehin nicht alle literarischen Koryphäen der damaligen Zeit seinen eigentlichen Reiseromane ernst genommen. Und so ist es dann etwas diffus, die Diskussion entstanden, ist eigentlich Karl Mays gesammeltes Werk, womöglich Schund. Später gab es dann Diskussionen darüber und man hat heute Karl May eigentlich als ernsthaften Literaten überhaupt erst erkannt. Und er arbeitete ja an einer Literatur der Erziehung und der Besserung und auch der Emporhebung. Was hat er sich da eigentlich vorgestellt? Karl May war christlich geprägt und er wollte durch seine Bücher eben die einfachen Leute erreichen. Er wollte sie tatsächlich durch die christliche Botschaft mit Werten wie Nächstenliebe, wie Toleranz, auch Verständnis für fremde Rassen, für fremde Religionen beeinflussen, positiv beeinflussen. Vom niederen Bewusstsein eines Gewaltmenschen hinauf in das höhere Bewusstsein eines Edelmenschen. Das war Karl Mays großes Thema. Er selbst war ein leidenschaftlicher Sinnsucher und in vielen seiner Romane, da wird ja missioniert und bekehrt, was das Zeug hält. Was ist von seiner Einstellung zum Christentum zu halten? Karl May war als Autor wirklich christlich engagiert wie selten einer, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, dass ihm dieser Glaube in schwierigsten Zeiten selber geholfen hat, in der Spur zu bleiben oder in die Spur zurückzukommen. Und das wollte er, diese Erkenntnis wollte er, habe ich den Eindruck, mit seinen Lesern teilen. Und er hat dann in späteren Jahren sich natürlich immer tiefer auch mit Religion beschäftigt und kam dann auf Fragen, die dann noch tiefer gingen, auch theologische, philosophische Fragen. Der Pazifismus spielt in seinem Spätwerk immer mehr herein, weil ihn dann eben auch die Frage beschäftigt hat, wie kann diese Religion, wie kann christlicher Glaube der Welt, der Gesellschaft helfen? Ja, reden wir jetzt noch ein wenig über den Orientzyklus. Der Orientzyklus ist ein Werk, das deutlich von christlichen Aussagen geprägt ist. Da kommt Halef ins Spiel, der Freund, den Karl May vielleicht gern gehabt hätte. Er ist eine sehr beliebte Figur und dieser kleine Araber möchte seinen Herrn unbedingt zum Islam bekehren. Das Wort Bekehrung, das spielt ja bei Karl May immer eine größere Rolle. Zum Beispiel bekehrt sich Winnetou, auch der Erzsünder Old Weble bekehrt sich. Und hier steht er jetzt jemandem gegenüber, der ihn bekehren will. Wie geht Karl May denn damit um? Ja, diese Dialoge, diese interreligiösen Dialoge zwischen Haji Halef Omar und Kara Benemsi, die sind wirklich köstlich zu lesen. Und es steht natürlich von der ersten Zeile an fest, dass Haji Halef Omar natürlich nicht Kara Benemsi bekehren wird, sondern dass die Geschichte andersherum laufen wird. Da sieht man eigentlich, dass Karl May als Christ ein gesundes Selbstbewusstsein hatte. Er sich mit den Fragen des Islam durchaus beschäftigen konnte, weil er in seinem christlichen Glauben eigentlich so festgefügt war. Und er hat auch versucht, in dieser Freundschaft zwischen Kara Benemsi und Haji Halef Omar das Verbindende der jeweiligen Religion auch aufzuzeigen, wo es ja tatsächlich auch um Nächstenliebe geht. Und er hat versucht, beispielsweise auch den Koran so auszulegen, dass er die Koran-Anhänger selber auf die Stellen im Koran aufmerksam machte, die eben von Barmherzigkeit und Nächstenliebe sprechen. Also auf diese Weise wird eigentlich dieser Dialog zwischen Haji Halef Omar und Kara Benemsi wirkt sehr lebendig. Karl May hat sich sogar ein bisschen lustig über sich selber gemacht, weil er später einmal schrieb, dass Haji Halef Omar eben auch Züge von ihm selbst hat. Und dieses Bekehren wollen, das kann durchaus eine selbstironische Geschichte sein. Denn als Christ, das haben Sie richtig gesagt, hat Karl May eben tatsächlich auch immer wieder zur Bekehrung aufgerufen. Gibt es einen Schlüssel zum Verständnis seines Werkes, eine Art Glaubensbekenntnis? Karl May hat im Alter ein Glaubensbekenntnis formuliert, das im Wesentlichen eigentlich dem gewöhnlichen Glaubensbekenntnis der Kirche entspricht. Ich glaube aber, dass man Karl May weniger dadurch in den Griff bekommt, dass man jetzt seine dogmatischen Aussagen liest, sondern dass man tatsächlich seinen Büchern folgt, dass man diesen Old Shatterhand auf Reisen begleitet und dadurch eine Ahnung davon bekommt, wie Karl May sich eben einen idealen Christen auch vorstellt. Ich glaube, dadurch vermittelt er wesentlich mehr von Nächstenliebe oder von den Essentials des Christseins als durch seine dogmatischen Aussagen. Karl May hat ja dann noch in seinem späteren Leben noch zwei große Reisen unternommen. Er hat tatsächlich noch den Orient kennengelernt und auch Amerika. Hat ihn das erschüttert? Ja, das hat ihn erschüttert. Er konnte danach einfach nicht mehr in seiner unbefangenen Art weiterschreiben und diese Länder in seiner Fantasie beschreiben. Er hat weiter geschrieben. Er hat auch diese Reisen literarisch verarbeitet in dem Band und Friede auf Erden und im Band Winnetou 4. Aber das sind eben nicht mehr die Karl-May-Bücher, wie man sie vorher kannte, sondern hat sich in die Philosophien geflüchtet und er hat dort vor allem dann eben weltanschauliche Aspekte in den Mittelpunkt gerückt. Karl May ging es dann im Alter sehr schlecht. Er hat körperlich und seelisch gelitten, aber er hat auch triumphiert. Warum? Ich glaube tatsächlich, dass eine höhere Macht sozusagen über dem Leben von Karl May waltete und es ihm kurz vor seinem Tod tatsächlich noch geschenkt hat, dass er noch einmal durchatmen konnte oder noch in dem Bewusstsein von dieser Erde gehen konnte, dass er was erreicht hat, dass er Menschen berührt hat. Auf der einen Seite hat er einen sehr wichtigen Prozess gegen einen Gegner gewonnen, der ihn verleumdet hatte. Auf der anderen Seite hatte er noch eine Einladung von jungen Literaten nach Wien bekommen. beteiligt in diesem Kreis der Leute, die sich dort für Karl May eingesetzt haben, ist auch die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner. Und dort hat man ganz bewusst diesen alten Mann aus Radebeul eingeladen, um sich hinter ihn zu stellen, weil man hat erkannt, dass diese Angriffe auf ihn einfach unberechtigt waren, dass da Missgunst eine Rolle gespielt hat oder aber auch Missverständnis. Und man hat ihm dort in Wien noch einmal eine Bühne bereitet, wo er über seine Ideale sprechen konnte. Er hat einen Vortrag gehalten vor 2.000 bis 3.000 Leuten und er hat 2 Stunden lang frei gesprochen über sein Thema Empor ins Reich der Edelmenschen. Und er hat eine tief bewegte Hörerschaft hinterlassen. Und das hat ihm eben das Gefühl gegeben, sein Werk war schließlich doch an einem Ziel angekommen. Sie hören ERF Plus Österreich und in dieser Stunde befinden wir uns auf den Spuren von Winnetou, Karl May und Co. Ganz malerisch in einem Wald gelegen befindet sich die Karl-May-Bühne in Gföhl in der Nähe von Krems in Niederösterreich. Dort inszeniert in diesem Jahr der Wiener Regisseur Rochus Millauer den Karl-May-Klassiker schlechthin Winnetou 1. Mit Rochus Millauer habe ich das folgende Gespräch geführt. Du inszenierst ja heuer Winnetou 1 in Gföhl auf dieser wunderschönen Naturbühne. Bist schon sehr, sehr lange dabei in der Karl-May-Szene. Was war so für dich da der Einstieg? Also der Einstieg in die Karl-May-Szene, der war schon im Jahre 1986, wie in Staats die ersten österreichischen Karl-May-Spiele gegründet worden sind. Und da hat er seinen Regisseur engagiert, mich als Reiter und Medizinmann, übrigens auch zu Winnetou 1. Nur war das sehr simpel, die ganze Geschichte. Also der ganze Zweikampf Shatterhand Winnetou wurde von mir, von Berg erzählt, vom Berg erzählt, so wie ein Sportmoderator bin ich da oben mit meinem Speer gestanden und habe gesagt, jetzt hauen Sie sich eins in die Fresse und so weiter. Das war recht lustig. Aber es waren die allerersten und dann war viele, viele Jahre Pause. Und dann hat ein Freund von mir in Gföhl Inszenierung gemacht, frei Karl-May-Stücke, und hat mich einmal angerufen, ob ich Lust hätte oder wüsste jemanden, der mitmacht dort. Und dann habe ich gefragt, warum nimmst du nicht mich, ne? Oder fragst du nicht mich? Hat er gemeint, ich kann ich mir nicht leisten, habe ich gesagt, na pass auf, für den Preis können wir reden, weil er wusste, dass ich sehr gut reiten kann. Und dann bin ich 3 Jahre an seiner Seite als Schauspieler, Bösewicht natürlich, oder irischer Sklavenhändler gegangen, bis er dann aufgehört hat. Und dann habe ich halt übernommen und habe dann seit 1999 meine erste Premiere gefeiert mit dem Silbersee. Und seitdem geht es rauf und runter auf den Karl-May-Bühnen. Was fasziniert dich so an Karl May, dass du da so lange dabei bist und da wirklich dein Herzblut für hergibst? Ja, am Karl May selber fasziniert mich natürlich, ist ein Mensch, der aus seiner Fantasie so viel gebären kann, so viele Bilder, tolle, fesselnde Geschichten schreiben kann, die natürlich für die ältere Generation ein Muss war, wie für uns dann später die Comics. Aber ich weiß, mein Vater hat alle Karl-May-Bände gelesen und sein Bruder hat eine Sammlung gehabt, die erste überhaupt, die es gegeben hat. Und der Stoff selber ist natürlich sehr schön umsetzbar auf der Bühne. Also ich gehe heran, nicht als Freak von Karl May, sondern mit meinem Handwerk als Regisseur. Wie kann ich das am besten umsetzen? Was greift beim Zuschauer? Man muss eingreifen natürlich in manche Geschichten von Karl May. Viele Kritiker sagen, wir spielen nicht einen ganz echten Karl May. Wenn ich den echten spielen würde, dann würden uns spätestens nach beim Silbersee, wo die Banditen von den Jutas gehäutet werden und verkehrt drum aufgehängt werden, der letzte Zuschauer schreien, hinausrennen. Das wäre so Original Karl May. Sondern ein bisschen Anlehnung an die Romantik des Filmes mit den schönen Böttcher-Melodien, aber auch mit dem jetzigen Theatertempo. Und mit Hollywoods Musik drinnen großes Drama zu machen und diesen Stücken ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Also mehr diese Schicksale, die der Karl May oft beschreibt, werden sehr flach inszeniert und platt. Und ich versuche den Figuren wirklich eine Geschichte zu geben, die sichtbar wird im Stück. Und dadurch wird es ein Erlebnis für die Schauspieler unten, aber vor allem für unsere vielen, vielen tollen Zuschauer, die wir haben. Du hast ja auch ganz oft, dass du irgendwelche aktuellen sozialkritischen Themen auch mit verpackst in deine Stücke hinein. Was möchtest du außer der guten Unterhaltung deinem Publikum mitgeben? Ja, es es ist, wie du richtig sagst, es gibt viele aktuelle Geschichten oder zeitlose Geschichten, die man immer wieder vorzeigen oder hervorbringen sollte in Stücken, wenn man diese Freiheit hat. Ich habe drin die Ödipus-Geschichte mal gehabt, weil ein Indianer nicht wissentlich seine Mutter umgebracht hat. Ich habe die Kain und Abel-Geschichte gehabt, den Brudermord drinnen. Ich habe den verzweifelten Kampf von einer Minderheit von Indianern gegen korrupte Grundschutzbesitzer gemacht, drinnen im Stück, die nach wie vor jetzt mit diesen ganzen Spekulationen, Enteignungen, wenn irgendein Konzern was will, also die Ungerechtigkeit in der Justiz, dass wenn einer viel Geld hat, auf jeden Fall freigehen kann und jeden Kleinen, den Trans sofort einem Knast. Und zeige eigentlich den Leuten natürlich das Black-White-Painting. Das Gute siegt am Schluss, das Böse ist weg. Aber man versteht, warum das Böse böse ist und man versteht, warum das Gute gut ist. Und das genau ist die Quintessenz des Ganzen. Ja, was kannst du uns als Ausblick schon verraten auf Winnetou 1, was heuer gespielt wird in Gföhl? Ja, diese Geschichte kennt man ja im Grunde genommen vom Roman her und auch von der Verfilmung, dass das alles, diese ganze Geschichte über den Shatterhand, seine Schulter quasi stattfindet, sein Werdegang dort, sein Kennenlernen dieses Apachenhäuptlings und dann der Bärenkampf und diese Geschichten. Und ich will in dieser Inszenierung aber die andere Seite zeigen. Der Werdegang Winnetous, vom Rebellen zum großen Häuptling. Klicky Petra mal stärker die Figur zu zeigen. Im Roman erwähnt der Karl May zwar, dass er deutscher Revolutionär war, der dann geflüchtet ist, weil sie ihn halt gesucht haben. Und im Grunde genommen sagt er nicht mehr viel. Und dann hat er schon einen Schuss vom Rattler und ist im Jenseits und eigentlich der Auslöser des Krieges. Ich zeige aber das Wirken von Klicky Petras. Wie er bei den Indianern gelebt hat, wie er versucht hat, sich für den Frieden einzusetzen. Wie er selbst so drauf gekommen ist, dass er als Revolutionär daran schuld war, dass viele Menschen fanatisch durch die Gassen Deutschlands liefen, Arbeiteraufstand, und er eigentlich nur den Tod gebracht hat und das ihn gebrochen hat und deshalb ist er weggegangen. Und dasselbe passiert in Apachen jetzt mit dieser Eisenbahnvermessungsgeschichte. Der weiße Mann drängt hinein, der schwächere rote Mann begehrt auf und wird sicherlich verlieren. Und das will er verhindern. Bei mir im Mikrofon ist jetzt Rainer Vogel, ein wirkliches Karl-May-Urgestein, kann man mittlerweile sagen. Wie viele Jahre bist du schon überhaupt dabei bei den Karl-May-Spielen? 2001 war das erste Jahr, aber nicht als Sam Hawkins, sondern als Sir David Lindsay im Tal des Todes, hier in Gföhl. Und dann ab 2002 als Sam Hawkins durchgehend bis jetzt. Ja. Ein paar Jahre in Winzendorf von 2008 bis 2011 und dann wieder in Gföhl. Was fasziniert dich so am Freilichttheater, dass du da so lange und so intensiv vor allem mit dabei bist? Naja, das ist eine, wie soll man sagen, das ist eine Art Sucht. Wenn du da mal da reingefallen bist, dann willst du nicht aufhören. Und in meiner Rolle ist es sowieso so, dass ich einfach gewisse Freiheiten habe, die sich andere Schauspieler in anderen Rollen nicht unbedingt erlauben können. Also ich kann, wenn einmal was daneben geht, es geht zwar nie was daneben, aber wenn einmal was daneben geht, dann kann ich mich da rausspielen, weil ich einfach eben, dem Sam Hawkins verzeiht man gewisse Dinge, ja, und das fasziniert mich an der ganzen, an dieser ganzen Figur so, dass ich jedes Jahr wirklich noch immer nervös bin. Ich brenne das ganze Jahr drauf, dass der Sommer kommt, so soll man sagen. Maximilian Spielmann, der Winnetou-Darsteller aus Gföhl, ist bei mir jetzt am Mikrofon. Jetzt gerade dieses Stück Winnetou 1, da bist du besonders gefordert als Schauspieler. Erzähl ein bisschen was zu deiner Rolle, auch zum Wandel der Rolle im Laufe des Stückes. Wir haben die Figur so kreiert, also den Winnetou, dass wir gesagt haben, ja, wir lassen die Rolle entwickeln. Also wir, am Anfang ist der Winnetou der kriegerische Junge, der den Krieg will und der die Weißen vertreiben will und einfach keinen Kompromiss eingehen will. Und erst durch den Tod von Klicky Petra, erst dann zu dem Winnetou wird, den man auch kennt. Und das war für uns, also für mich, ist es die spannendste Winnetou-Geschichte, weil einfach auch schauspielerisch, was ja üblicherweise nicht der Fall ist, der Winnetou ist immer etabliert. Also der Winnetou ist halt immer der Winnetou. Und bei uns ist es halt so, und das ist das Spannende vom Schauspielerischen jetzt her, dass dieser Winnetou eine Entwicklung durchmacht. Das heißt also, im Fachjargon sagt man, er spielt einen Bogen. Und das ist das Tolle daran und deswegen macht es auch super Spaß. Auf den Spuren von Winnetou, Karl May und Co. So lautete das Motto der vergangenen Stunde. Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörer, jetzt das Abenteuerfieber gepackt hat, dann besuchen Sie doch die beiden Karl-May-Bühnen in Winzendorf und in Gföhl in Niederösterreich. Gespielt wird auf beiden Bühnen jeweils an den Wochenenden noch bis zum 23. August. Im Tal des Todes steht in Winzendorf auf dem Programm und den Klassiker Winnetou 1, den sehen Sie in Gföhl. Ja, mit diesem Hinweis darf ich mich von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie bei diesem abenteuerlichen Magazin mit dabei waren. Björn Korf war Ihr Begleiter am Mikrofon. Ich freue mich auf ein Wiederhören.